Es sind erschreckende Bilder, die ein Kamerateam des MDR gestern Abend in der Flüchtlingserstaufnahmestelle Suhl gedreht hat. Eine aufgebrachte Menge von Flüchtlingen, die einen Raum zu stürmen versucht, andere, die sich höchst aggressiv prügeln. Am Ende wird das Kamerateam von einem wildschreienden Mob verfolgt und mit Eisenstangen bedroht. Sie können sich in ihr Auto retten und fliehen. Das war Krieg, sagte der Kameramann später. Und wenn die uns gekriegt hätten, hätten die uns gelyncht. Also ich bin jetzt hier weg. Auslöser für die schweren Auseinandersetzungen gestern Abend war ein Afghane, der aus bislang unbekannten Gründen Seiten aus dem Koran in eine Toilette geworfen haben soll. Wütende Muslime wollten seiner habhaft werden, er flüchtete sich in ein Wachzimmer. Der zivile Wachdienst konnte mit Mühe die 30-40 Angreifer von ihm fernhalten, bis die Polizei kam. Der Chef der Landespolizeiinspektion Suhl, Wolfgang Nikolai. Sie sind mit massiver Gewalt, mit Steinen, mit Betonteilen, mit Eisenstangen gegen das Wachzimmer als auch die eingesetzten Polizeikräfte vorgegangen. Dass im Endeffekt bloß noch mehr oder weniger der geordnete Rückzug blieb. Dabei brachten sie auch den Afghanen in Sicherheit, der die Unruhen ausgelöst hatte. Mindestens 3 Polizeibeamte wurden dabei mit Eisenstangen bzw. Steinen verletzt, ebenso 11 Flüchtlinge. Die Gewalt zwischen Flüchtlingen hielt weiter an. Möbel wurden von den Wänden gerissen und aus den Fenstern geworfen. 7 Polizeifahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden soll mehrere 100.000 Euro betragen. Gewalt richtete sich auch gegen die Rettungskräfte. Erst als die Polizeiverstärkung aus Erfurt und Bayern kam, wagten sich die dann 125 Polizeibeamten wieder zum Flüchtlingsheim vor. Nach etwa 4 Stunden hatten sie die Lage beruhigt. Mit Zeugenaussagen und Videoaufnahmen will die Polizei nun versuchen, Täter zu ermitteln. Migrations- und Justizminister Dieter Lauinger versprach Konsequenzen. Das ist in diesem Land nicht tolerierbar. Wer sich in seinen religiösen Gefühlen verletzt sieht, hat das Recht, das kundzutun, hat das Recht, das anzuprangern. Das ist überhaupt keine Frage. Aber er hat nicht das Recht, mit Gewalt gegen diese Menschen vorzugehen. So ein Vorfall muss natürlich für die Betroffenen auch Konsequenzen haben. Schon vor 3 Wochen hatte es eine Massenschlägerei zwischen verschiedenen Nationalitäten in Suhl gegeben. Als Grund für die eruptive Gewalt wird immer wieder auch die massive Überbelegung der Erstaufnahmestelle und die auch daraus resultierenden desolaten sanitären Verhältnisse genannt. Zurzeit leben 1.600 Flüchtlinge auf engstem Raum, vorgesehen waren maximal 1.200.